Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: tiefer Bass, krasse Stimmung, aktuelle Dub-Aufnahmen. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Double Standard aus Wien, die ihre Heimatstadt zu einem wichtigen Zentrum der europäischen Dub-Musik machen. Die Soundtüftler sind mittlerweile international renommiert und es gibt auf ihrer CD Heavy Heavy Monster Dub-Mixe von Größen des Dub wie Sly and Robbie, Keith LeBlanc und vielen mehr. Double Standard, von denen wir in diesem Soundcheck noch ein Stück hören werden, entführen uns in die Welt des modernen Dub. Während Dub in den 70er Jahren praktisch den ersten Remix darstellte, indem man die Stimme in einem Reggae-Song ausblendete und stattdessen Hall und Echo-Effekte in den Vordergrund rückte, hat er sich längst zur eigenen Kunstform entwickelt. Es gibt selbst im Dub einige Richtungen, die sich im Laufe der Jahre etabliert haben. Es ist vor allem eine elektronische und eine effektverliebte Musik. In diesem Soundcheck habe ich fast nur Dub-Stücke aus diesem Jahrtausend dabei, die vor allem den Titel dieser Sendung reflektieren: Tiefer Bass und krasse Stimmung. Das World Sound Label aus Brooklyn, New York ist berüchtigt für ihre seltsamen Sounds und die abgrundtiefen Bässe. The Sound des Hum of Prayer von Philosophy Major vom Sampler Certified Dope Volume 4. We'll be right back. Like a burning fire, leave me, you old vampire. You're trying to get ice skin, oh, but I'm not afraid. You come with your evilest plan to overthrow Ayman. I'm really not afraid, 'cause Cha-Cha got the whole wide world in his hand. What an animal, Mr. Wicked Man. No, Levi, you wicked man. I'm a king in my empire, so you can't. Thank you. Rhythm and Sound, zwei Soundtüftler aus Berlin, die mit ihren Techno-Tracks kleine Meisterwerke geschaffen haben und mit ihrer Version von Dub-Musik Maßstäbe setzten. Ich habe bewusst nicht die neuesten Rhythm and Sound Songs gespielt, sondern ihren Burial Mix von 2003, der extrem minimalistisch ist und gezielte Akzente mit Geräuschen setzt, sieht man mal von der exzellenten Stimme von Cornel Campbell ab. Zu den beiden Machern von Rhythm and Sound, Moritz von Ostwald und Mark Ernestos, komme ich nochmal zurück. Jetzt geht's weiter mit Big Youth and Waterhouse Rock. Songs called Waterhouse Rock is out. See the boogie rocking on the jack. See the boogie rocking on the jack. See the boogie rocking on the jack. You can never, never conquer that. You can never, never conquer that. Waterhouse rockers, I will say. Biggie rocky daddy dang. Biggie rocky daddy dang. Biggie rocky daddy dang. Biggie rocky daddy dang. Biggie rocky daddy dang. Biggie rocky daddy dang. Biggie rocky daddy dang. Yeah. rocking on the track. DJ Buzzy rocking on the track. DJ Buzzy rocking on the track. DJ Buzzy rocking on the track. Vom Sampler Dub Selector 2, das war Waterhouse Rock im Groove Corporation Mix von Big Youth. Nimmt man all die Möglichkeiten oder die technischen Möglichkeiten von heute, die alleine moderne Computer in der Klanggestaltung bieten, dann ist Dub-Musik, die wirklich nur noch entfernt mit Reggae zu tun hat, der Sound der Stunde. Nicht alleine wegen des langsameren Tempos gibt es im Dub viel Raum für Effekte und Stimmungssprengsel. Dub ist universell und nicht auf Ländergrenzen festgelegt und es sind Typen in der ganzen Welt verstreut, die ihre Boxen zum Beben bringen und in ihren Stücken Zeitgeist dokumentieren. Dass der auch schon mal bedrohlich klingen kann, dafür gibt es viele Beispiele in der aktuellen Dub-Welt, beispielsweise Black Star Liner, dahinter steckt der Inder Hossein aus Leeds, der seiner Musik immer eine Menge fernöstliches Esprit beimischt. Hören wir Black Star Liner von der CD Yemen Kutter Connection mit Ottoman Empire Strikes Back. Thank you.

muss sich bei Dub-Musik nicht wundern, wo sie herkommt. Wie ich schon sagte, über die Gruppen oder über die Grenzen hinaus ist Dub präsent und klingt mal so, mal so. Hammerbass ist ein französisches Label, das sich auf schrägen Dub spezialisiert hat. Hier wird Combat-Dub gepflegt. Das heißt so viel, hier reflektiert Dub Terrorgefahr, Krieg, Horrorfilme, Szenarien, die aus den Nachrichten abgekupfert werden und wiedergespiegelt werden in einem Sound, der nicht mehr in die friedliche Reggae-Welt zu passen scheint. Von 2003 vom Sampler Combat Dub Volume 2. Hier ist Brain Damage mit Major Crisis. Oh, drum is everything. Listen, can you hear it talking? Shut down, better cut and run. But then you hear the secret message hidden in the drum, and it goes. Yes, it goes. Feel the drum is everything to you. Listen, can't you hear it talking to you? Thank you. Asian Dub Foundation aus London mit Warning Dole. Diese Gruppe arbeitet schon seit Jahrzehnten an der Verschmelzung von allen möglichen Musikstilen. Inspiriert von Adrian Sherwood, einer der Dub-Koryphäen überhaupt, wächst hier zusammen, was eigentlich kaum zusammengehört. Arabische Folklore, indische Rhythmen und schräge Soundeffekte unter dem Eindruck des Irakkrieges entstanden und dann mit der Musik von ADF gemischt. Ich bleibe beim Krieg. Hier ist War von Urban Dub vom Sampler Dubbers Guide, ideal, um die Basskompatibilität ihrer Boxen zu testen. Zum Schluss von Stunde 1 hier im Soundcheck nochmal ein Stück der beiden Rhythm and Soundmacher, das Ende 99 erschien. Dieses Stück war das Blueprint, eine radikale Neudefinition von Dub mit den Klängen des Berliner Techno. Kalt, voller Raum, voller Geräusch und dennoch dank der Stimme von Sänger Tiki Man voller Soul. Unter dem Pseudonym Round 5 featuring Tiki Man erschien Nafi Froid. Wir hören uns in der zweiten Stunde wieder. You too. Just